WDR Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich bin schon in richtiger Stimmung. Gerade lief im WDR Fernsehen ein Trailer von einem Zahnarzt. Das erinnerte mich daran, dass ich am Montag einen langen Termin beim Zahnarzt habe. Das war nicht schön, das jetzt zu sehen. Aber schön ist, dass ihr da seid. Und wir machen es heute wie immer, wie jeden. Irgendwas sitzt hier nicht richtig. Jeden Freitag mit einer offenen Sendung. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin, Verena, 23. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Verena. So, jetzt reden wir beide. Über was? Genau, über meine kleine, bezaubernde Tochter. Ach, wie klein ist oder wie jung ist denn die Tochter? Zwei. Was gibt's genau da zu reden? Ja, meine kleine Tochter ist schwer krank. Die hat zwei verschiedene Krankheiten. Und zwar einmal eine ganz, ganz seltene und schwere Form von Epilepsie. Mhm. Und dann hat sie auch noch mal eine seltene Erkrankung am Darm. Mhm. Was ist das für eine Erkrankung am Darm? Das ist so eine Fehlbildung, so eine angeborene Fehlbildung vom Darm. Welche Auswirkungen? Ja. Welche Auswirkungen hat es dann für die Kleine? Der Teil vom Darm funktioniert nicht richtig oder arbeitet nicht richtig. Mhm. Und bei meiner Tochter war das so gewesen, bei ihr wurde es relativ spät entdeckt, weil die Ärzte natürlich erst auf diese Epilepsie sich versteift haben. Und bei ihr war das so, dass sie nachher so einen Ileus hatte, also einen Darmverschluss. Mhm. Genau. Was ja sehr schlimm ist, also ein kleines Kind kann ja nicht sagen, ich habe Bauchschmerzen. Und genau. Und das ging halt so, wir haben mit einem Bläschen angefangen und haben natürlich, ja, wie halt andere Kinder auch, ne, mit Karotten angefangen. Genau, und das war aber leider das Falsche, weil das halt den Darmverschluss nochmal so ein bisschen provoziert hatte. Was heißt das? Wie muss die Kleine jetzt leben? Hat sie einen künstlichen Ausgang oder was? Genau, sie hat einen künstlichen Darmausgang dann bekommen. Direkt, und das wiederum war gar nicht gut für diese Epilepsie. Mhm. Das ging so weit, dass ich meine kleine Tochter zu Hause wiederbeleben musste. Ach du je. Wie stark ausgeprägt ist die Epilepsie? Wie muss man sich das vorstellen bei deiner Tochter? Also eigentlich ist es relativ simpel. Es ist eigentlich nur so eine Art Botenstoff im Gehirn, was ihr Gehirn halt sehr, sehr gering bis gar nicht herstellt. Mhm. Und hat aber große Auswirkungen, weil, ich kann nur so viel sagen, die Ärzte haben damals gesagt, dass sie noch nie einen Säugling so schwer haben krampfen sehen. Genau, das wollte ich fragen. Wie sieht es aus, wenn sie den Anfall bekommt? Also es ist verschieden. Also bisher jetzt in den 2 Jahren, wo sie auf der Welt ist, sagen die Ärzte, hatte sie eigentlich schon das komplette Lehrbuch einmal durchgehabt mit den verschiedenen Arten von Krampfen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man davon keine Ahnung hat? Ich glaube, ich kann dir da gar keine Antwort zu geben. Ich hatte vorher auch nie so den Bezug auf Epileptika oder überhaupt auf kranke Kinder oder Menschen. Und man wird einfach ins kalte Wasser geschmissen, ne? Ja, aber wie habe ich mir das vorzustellen, wenn so ein kleiner Wurm da liegt? Krampft er sich zusammen, wird er blau, hat er Schaum vor dem Mund, schreit er? Wie lange dauert das? Also ich erzähle dir mal, als sie noch ein Baby war, als sie neugeboren war, da hat sie über Tage gekrampft. Und über Tage, das heißt, es gab gar keine Ruhephasen zwischendurch? Es war so gewesen, sie hat, also die ersten Lebenswochen von ihr waren entweder 3 Tage durchgehend gekrampft oder, weil die Ärzte, die waren total verzweifelt und haben sie dann für 3 Tage narkotisiert, also schlafen gelegt. Da kommt man doch als Mutter in Angst und Schrecken. Ja. In tiefste Verzweiflung. Und dann auch noch kombiniert mit dieser Darmgeschichte. Genau. Ich vermute mal, dass die Kleine dann auch bestimmt ein paar Mal operiert worden ist. Also sie hat jetzt in den 2 Jahren insgesamt 18 OPs gehabt. 18 OPs schon? Ja. Das waren immer Darm-OPs? Ja, also zum Teil Darm-OPs. Und zum anderen muss ich auch dazu sagen, es ist da auch einiges schiefgelaufen während den OPs, dass sie eine sogenannte rektovaginale Fistel bekommen hat. Das heißt? Die sie jetzt immer wieder auftritt. Das heißt, in der Scheidenwand ist praktisch ein Loch. Und dann kommt halt auch Stuhl aus der Scheide raus. Ist das ein OP-Fehler? Kann man so sagen, ja. Ach du lieber Gott, jetzt ist das kleine Kind schon so gebeutelt durch die schwere Erkrankung und dann schneidet ein unfähiger Chirurg ihr da auch noch ein Loch in die Scheidewand. Das ist ja grauenhaft. Ich meine, also das wäre so jetzt eigentlich nicht tragisch gewesen. Allerdings, weil ich halt so eine junge Mama bin, ist das Problem ja auch immer, dass man dann auch nicht immer von jedem Arzt ernst genommen wird oder dass einem geglaubt wird. Und mir wurde das, wo es das erste Mal aufgetreten ist, nicht geglaubt. Dass der Stuhl aus der Scheide kommt. Genau. Das hat man dir nicht geglaubt. Das hat man mir nicht geglaubt. Ja. Und dadurch hat sich das Loch natürlich immer mehr geöffnet. Und zum Schluss war es halt einfach so gewesen, dass ihr Rektum, ihr Popo war eigentlich komplett zugewachsen, weil da nichts mehr durchlief, weil alles an Stuhl kam durch die Scheide. Mein Gott, das muss doch auch wahrscheinlich schmerzhaft für das Kind gewesen sein. Das war alleine das Wickeln, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil sie ja natürlich an der Scheide, an der Haut außen, die Haut ist ja nicht dafür gemacht, der Stuhl, und war halt bis auf Fleisch bunt gewesen. Mein Gott, ist das denn jetzt behoben oder ist das Loch immer noch da? Also sie hatte jetzt schon öfters da ein Loch gehabt und jetzt bin ich mit ihr auch mal weiter weg, also 500 Kilometer weiter in der anderen Klinik gefahren. Hm. Und jetzt hat sie aktuell wieder ein Loch da. Nur hatte ich jetzt die Entscheidung, weil das Loch noch sehr klein ist. Das Problem ist aber, dass die komplette Scheidenwand wortwörtlich aussieht wie ein Trümmerhaufen. Also dieses neue Loch ist irgendwie dann... Das von alleine, irgendwo dazwischen. Von alleine entstanden diesmal? Genau. Weil alles so porös ist und so angegriffen ist. Genau, richtig. Ja. Und und dann hatte ich halt die Entscheidung, ob ich erstmal warte, bis diese Narben alle ein bisschen verwachsen sind, dass man das Loch halt ganz normal schließen kann. Oder ob ich meiner Tochter eine mindestens 24-Stunden-OP unterziehen lasse, die halt in ihrem Fall wohl lebensgefährlich sein kann. Zu was hast du dich entschieden? Ich habe es nicht gemacht. Also du wartest noch oder... Genau, also ich sehe es auch ein bisschen realistisch, auch wenn es mein Kind ist, aber 18 OPs und die Geschichte, die sie halt schon hinter sich hat. Wahnsinn. Und irgendwann macht so ein Körper auch... Ja, wir sagen noch mal zwischendurch, das Kind ist 2 Jahre alt. Genau. Ja, es ist 2 Jahre alt. Du hast gerade gesagt, du hast sie auch mal wiederbeleben müssen bei so einem schlimmen epileptischen Anfall. Wie genau war das? War das nur einmal oder mehrmals? Nee, das war zum Glück jetzt einmal im Krankenhaus, ging es danach dann wohl weiter, da wurde sie dann auch wieder narkotisiert. Beschreib doch mal, wie es da war, als du sie wiederbeleben musstest. Ja, also ich habe ehrlich gesagt Glück gehabt, dass ich es überhaupt mitbekommen habe. Sie war an dem Tag ganz normal, also alles war gut gewesen, sie war gut zufrieden gewesen. Mhm. Und abends hatte ich sie auf den Arm gehabt, also sie war auch erst ein halbes Jahr alt gewesen. Mhm. Und und dann merkte ich nur, wie sie so nach Luft schnappte, ganz blass wurde. Und aus diesem Luftschnappen, da kam dann irgendwann gar nichts mehr. Und sie ist leicht bläulich angelaufen. Ich habe sie dann erstmal auf den Boden gelegt und habe halt immer wieder aufs Herz gehört. Und ich habe gemerkt, wie das Herz halt immer langsamer schlägt. Okay. Und sie natürlich immer mehr blau wurde. Ja, und... Da gerät man doch eigentlich in Panik. Was hast du gemacht? Ja, ich habe zum Glück bin ich ein Mensch, der in solchen Situationen ruhig bleibt. Das Problem war natürlich, dass ich genau an dem Tag auch alleine zu Hause war mit ihr. Natürlich war ich auch ein bisschen unter Panik, aber ich habe irgendwie versucht, ihren Papa zu erreichen, um ihn zu fragen, ob ich jetzt reanimieren, also so blöd sich das anhört, aber ich wollte ihn fragen, ob ich jetzt mit dem Reanimieren anfangen muss. Du hast es gemacht. Wie hast du es gemacht? Ich habe genau, also ich habe einfach, ja, gebeutelt nennt man das. Also ich habe meinen Mund über ihre Nase und über ihren Mund gedrückt. Und mir wurde gesagt, ein Schnapsgläschen voll Luft reinpusten. Und das habe ich halt mehrmals gemacht und ich habe eine Herzmassage gegeben. Und Helena, das ist ja eine ungeheure Belastung für dich und dann auch für euch, für deinen Mann und dich und deinen Partner. Ja. Ist das erste? Ist das erste Kind, was ihr habt? Ja. Ja. Welche Auswirkungen hat das auf eure Beziehung? Ja, es ist problematisch. Also es ist schwierig natürlich. Woher holst du dir denn deine Kraft, die du brauchst? Ich, bei meiner Tochter. Obwohl deine Tochter wiederum so viel Hilfe braucht, holst du dir auch die Kraft wieder von ihr zurück? Genau, ich habe das große Glück, dass ich ein sehr glückliches und zufriedenes Kind habe. Trotz der ganzen Schwierigkeiten? Trotz allem. Also sie ist für ihr Lachen bekannt und man merkt, dass sie halt ihre Mama bezogen. Also sie braucht halt ihre Mama und das ist so das, wo ich mir dann wieder meine Kraft raushole. Gibt es denn die Hoffnung, dass die Kleine irgendwann fast fit und gesund sein wird? Ja, wäre das jetzt mit dem Darm nicht dazugekommen, dann wäre sie jetzt auch, hätte sie das alles gar nicht, hätte durchmachen müssen. Aber ich hoffe, dass das bald ein Ende nimmt und dass sie dann nur mit der Epilepsie in Anführungsstrichen relativ ein normales Leben führen kann. Ja, und gerade in Sachen Epilepsie gibt es so große Fortschritte in der letzten Zeit in der Medizin. Wenn die Kleine ein bisschen größer ist, vielleicht kann man ihr dann restlos und grundlegend auch helfen. Ja. Also Irene, das tut mir auf der einen Seite total leid. Das natürlich tut es mir sehr leid für die Kleine und auch für euch, dass ihr das alles so schwierig ist. Auf der anderen Seite finde ich es ganz bewundernswert, wie tapfer du das managst und offensichtlich die Kleine auch, ne? Wie du es gerade beschrieben hast. Das ist doch sehr, sehr schön. Dann wünsche ich dir, deiner Familie, eurer Familie von Herzen alles Gute, ganz viel Glück und wir drücken alle die Daumen, dass es der Kleinen immer, immer besser geht und dass sie irgendwann ganz gesund sein wird. Ja, danke schön. Alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hier ist Dora. Dora ist 32. Guten Morgen, Dora. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Dora. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, bei mir geht es leider um, sagen wir, schon fast eine ähnliche Problematik. Ich habe das Problem, dass ich seit über einem Jahr an sowas wie Aussetzern leide. Aussetzern? Was heißt das genau? Ja, das heißt im konkreten Fall, dass ich für mehrere Minuten irgendwie komplett weggetreten bin, mich selber gar nicht daran erinnern kann und dann zum Beispiel mit meiner besten Freundin anfange, Englisch zu sprechen, sie zu sieze, irgendwas zusammenstammle und nicht irgendwie nicht gescheit artikulieren kann. Du bist aber in diesen Aussetzern oder während dieser Aussetzer immer bei Bewusstsein. Also ich bin komplett bei Bewusstsein. Du bist nur wesensverändert. Bitte? Du bist wesensverändert während dieser Zeit. Ja, es ist irgendwie so ein schwer zu beschreibendes Gefühl. Es ist irgendwie so, als würde ich mich so fast, ich merke das immer, weil ich dann so das Gefühl habe, als würde ich gleich ohnmächtig werden. Aber ich bin komplett da. Also ich kann mich jetzt zwar im Nachhinein nicht so wirklich daran erinnern, aber ich weiß eben, ich kann dann zum Beispiel, das ist schon mal passiert, während einer Autofahrt. Also ich kann dann Auto fahren, ich bin auch komplett ansprechbar. Aber ich habe dann selber, so in meiner subjektiven Wahrnehmung ist es so, dass ich einfach keine Wörter finden kann. Also ich habe dann das Problem, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie sagen will, du lass jetzt mal hier und da was trinken gehen, dass ich dann einfach die Wörter nicht greifen kann. Moment mal, du kannst während dieser Aussetzer Auto fahren? Genau, ja. Obwohl du im Nachhinein gar nicht weißt, was du da tust oder getan hast. Nein, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich kann mich schon daran erinnern, wo ich bin oder dass ich Auto gefahren bin oder mit wem ich da war, aber ich kann nicht sprechen, das ist es. Wie ist das denn, wenn du dann aus diesem Zustand wieder in deinen normalen Zustand zurückkommst? Also dann, das dauert, wie gesagt, das dauert dann so 2-3 Minuten und dann im nächsten Moment bin ich dann eigentlich wieder komplett da. Also dann habe ich gar keine Probleme, irgendwie das zu machen, was ich jetzt gerade an dem Tag oder in dem Moment machen wollte. Und ich kann mich auch an solche Situationen irgendwie im Detail nicht erinnern. Das hat mir jetzt zum Beispiel mehrmals eben meine beste Freundin erzählt, wie ich da genau mich artikuliert habe oder wie ich da agiert habe. Aber im Moment danach bin ich eigentlich wieder Dora, wie ich eigentlich so bin. Du hast gerade gesagt, dass es da Situationen gab, wo du dann Englisch gesprochen hast und deine Freundin gesiezt hast. Ja, kannst du Englisch? Ja, klar, ja. Naja, es hätte ja sagen können, es wäre ja noch absurder oder merkwürdiger, wenn du plötzlich eine Sprache gesprochen hättest, die du eigentlich gar nicht gelernt hast. Aber so weit geht's nicht. Nee, so weit geht's nicht. Also ich spreche dann, ich finde es auch sehr interessant, weil das Englisch ist jetzt nicht meine Muttersprache, dass ich dann Englisch spreche, aber es ist so ein bisschen, es ist einfach komisch. Also ich weiß es nicht. Das ist jetzt seit einem Jahr, sagst du? Ja, seit einem Jahr. Wie oft kommen diese Aussetzer vor? Ich habe das mal also dokumentiert, und zwar die Aussetzer, von denen mir natürlich dann Dritte berichtet haben, weil ich jetzt stellenweise das auch zu Hause hatte. Dann ist es mir aber nur aufgefallen, ich kann zum Beispiel dann einen Text nicht lesen, weil ich ihn dann irgendwie nicht begreifen kann. Aber ich weiß ja nicht, wie stark und intensiv die Aussetzer dann sind, wenn ich allein bin. Mhm. Das, was ich jetzt so quasi mitbekommen habe durch Dritte, ist es vielleicht also alle 2, alle 3 Monate. Mhm. Ja. Ich stelle mir das gerade doch etwas schwierig vor oder vielleicht auch ein bisschen gruselig vor, wenn ich mir denke, du fährst Auto. Es könnte ja durchaus sein, dass du in diesen Momenten doch mal demnächst eben dann nicht mehr Auto fahren kannst, obwohl du gerade am Autofahren bist. Und dann könnte was passieren. Mhm. Mhm. Hast du schon einen Psychiater aufgesucht? Ja, also ich bin tatsächlich, das erste Mal, dass das passiert im Ausland. Da war ich im Urlaub und dann war quasi der erste Aussetzer, war auch so ein leicht heftigerer Knall, sage ich mal, nach einer relativ krassen Stresssituation. Und da war ich auch im Krankenhaus und habe mich danach auch hier in Deutschland dann nochmal vorgestellt bei verschiedenen Ärzten, auch bei Therapeuten. Und das ist eben das Blöde an der Geschichte. Keiner kann mir wirklich irgendwie sagen, was das ist. Mhm. Also die neurologischen Ergebnisse sind leider so ein bisschen undurchsichtig. Und sonstige. Was heißt, die neurologischen Ergebnisse sind undurchsichtig? Ja, also es wurde zum Beispiel ein MRT gemacht oder ein EEG. Und wenn man das dann eben den Fachärzten erzählt, sowohl in Krankenhäusern als auch hier in fachärztlichen Praxen, die sagen dann eben, ja, das kann entweder so eine Form der Migräne sein. Man nennt das dann Migräne mit Aura. Das kann auch so etwas wie rein psychisch bedingte, eine dissoziative Störung, nennt man das dann wohl. Das könnte das wohl auch sein. Mhm. Oder der letzte Fall wäre eben eine schwache Form der Epilepsie, was ich jetzt persönlich am erschreckendsten finde, weil das ist dann schon so eine leichte Katastrophe, wenn man hört, dass man so eine schwere Erkrankung dann eben haben kann. Auf jeden Fall legen die entsprechenden Fachleute dir so einige Möglichkeiten hin. Keiner weiß genau, was los ist, und sie lassen dich allein damit. Leider ja. Und das Blöde daran ist, egal zu welchem Arzt man geht, dann heißt es jetzt im Endeffekt, der letzte meint, ja, das ist eben ein Graubereich. Also man kann da sich lange drüber streiten, wie man das jetzt nennen möchte. Und das könnte auch allein dadurch bedingt sein, dass man jetzt zum Beispiel zu wenig Wasser trinkt, was ich tatsächlich eben nicht tue. Gut, das kannst du ja nur schnell abstellen, indem du es einfach tust. Genau, ja, das ist jetzt auch der neue Plan, dass man, weil eine Neurologin meinte eben, es kann tatsächlich nur davon kommen, wenn man zu wenig trinkt und dann stressbedingt irgendwie in eine blöde Situation gerät. Ja. Ich bin sehr gespannt, was meine Psychologin dazu sagt. Ja. Die hat das Gespräch mitgehört. Mhm. Dann hast du noch eine Fachmeinung mehr. Ja, sehr gerne. Also da wäre ich dankbar. Und vielleicht kann sie dir noch, vielleicht kann sie Wegweiser für dich sein, dich vielleicht noch in eine bestimmte Richtung lenken, wo du hingehen könntest, um das weiter zu erforschen. Denn das würde mich auch beunruhigen, wenn ich so etwas hätte, und das muss man klären. Man weiß ja nicht, wie sich das noch auswirkt und in welchen Situationen das auch passieren könnte. Es könnte ja in ganz unpassenden Situationen das auch passieren. Was machst du beruflich? Ich bin Anwältin. Ja, genau. Dann, wenn du mitten im Job das hättest oder vor Gericht oder was ich weiß. Das ist eine Katastrophe, ja. Absolut, absolut. Dora, die Magdalena ruft dich jetzt an, meine Psychologin. Okay, gut. Ich bin gespannt, was sie mir hinterher auch erzählen wird, was sie dir hat sagen können. Ich hoffe, Hilfreiches. Ja, ich hoffe auch. Ich danke dir. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. So. Jetzt bin ich aber gespannt, wann heute der erste Anrufer zu einem großen Thema kommt, was heute die deutsche Öffentlichkeit umtreibt. Ich sage nur Australien. Tobi, 21, guten Morgen. Hallo Jürgen. Tobi, was geht's bei dir? Es geht um ein großes Thema, das die Medienlandschaft umtreibt. Ich schwöre es bei meiner Seele, ich weiß es nicht. Ich sehe hier nur deinen Namen und dein Alter. Das war wirklich jetzt, das war Voodoo. Ich wusste es und weiß es wirklich nicht. Ich schwöre es. Aber auch kein großes Wunder. Nee. Ja, also wir reden über den Dschungel. Genau, über den Dschungel. Ja. Ich habe jetzt nicht alles gesehen heute, aber das Wichtigste habe ich gesehen. Wie viel hast du denn gesehen von der Sendung? Gut anderthalb Stunde. Okay, dann müsstest du ja schon mal einen Eindruck haben, ja, wer der Problemfall im Dschungel werden könnte. Ja, aber bitte, du bist mein Gast, deswegen lasse ich dir den Vortritt. Was glaubst du? Was ist deine Einschätzung? Also ich war völlig überrascht dieses Jahr. Normalerweise ist das ja so, dass so 3, 4, 5 Tagen kristallisiert sich so, wer so die Nervensäge im Dschungel ist, so wer sich gegen wen stellt und so, aber heute ist es schon beim ersten Tag einfach schon klar, dass es sich eindeutig um Larissa handelt. Also eindeutig? Die geht ja gar nicht. Das ist unfassbar. Eindeutig. Ich habe am Anfang gedacht, Larissa kennt natürlich kein Mensch. Woher kennt man die? Aus irgendeinem Model-Casting, ne? Ich habe die gesehen. Ich fand die mit 16, 17 fand ich die toll. Ah, ja, die hat bei einer Model-Show mitgemacht, ne? Genau, bei Austria's Next Topmodel hat sie gewonnen und dann war sie in der Endrunde von Germany's Next Topmodel. Siehst du, das ist nicht gerade so meine bevorzugte Fernsehsendung, deswegen kannte ich die gar nicht. Ich habe heute auch im ersten Moment gedacht, ist die jetzt so geimpft? Ist die jetzt so gebrieft von RTL, dass die das so aufdreht? Aber ich glaube, die ist so, nee, ne? Die ist so. Die ist wirklich so. Die ist, also, was ich damals noch von GNTM noch im Kopf habe, also, da war die auch schon sehr zickige Allüren, also, aber so stark ist, damit hätte ich niemals mit gerechnet. Also ich dachte ja, dass der Sender so die Diva überhaupt werden würde, aber dem ist wohl nicht so. Die ist krasser als Sarah Knappig. Ja, auf jeden Fall. Aber viel krasser. Sarah Knappig war ja noch die ersten Tage ja noch ertragbar. Völlig, ja, klar. Aber jetzt schon. Also ich gebe zu, ich habe auch 2 SMS bis 50 Cent gesendet, damit die in die Dschungelprüfung muss. Das ist völlig klar. Ich glaube, da liegen alle Leute, sind wir 90% der Zuschauer werden das genauso sehen. Larissa ist die Nervensäge. Wer ist für dich der sympathischste von allen? Ich gebe zu, auch schon im Vornherein, und das besteht sich jetzt auch, ist für mich der sympathischste auf jeden Fall Jochen Bendel. Also, den fand ich halt schon seit klein auf, halt seit der Ruckzuck mit Rita toll und, ja. Es bestätigt sich einfach so, wie ich ihn einschätze. Also, er hat schön lockere Sprüche, so, hat sich bis jetzt, okay, ist jetzt erst ein Tag vergangen, was verhält sich halt relativ normal und sehr sozial und. Ich fand eigentlich, obwohl ich ihn auch gar nicht groß einschätzen. Den Winfried bestimmt, oder? Genau. Ich fand, der hat heute ganz klug, auch gut. Ein paar kluge Sachen gesagt und sich ordentlich verhalten. Und ich glaube, dieser Michael Wendler, der, da werden wir auch noch einiges zu sehen kriegen. Der hat sich heute ganz gut verkauft. Das war ziemlich perfekt, aber ich glaube, da kommt auch noch einiges rüber, worüber wir sehr viel lachen oder uns die Köpfe schütteln werden. Ja, der wird die Maske nicht durchhalten, weil ich glaube, der ist wirklich einfach so ein arroganter Bock, der total selbstverliebt ist. Was glaubst du, wer ist die graue Maus? In welchem Sinne? Ja, so, wer wird am wenigsten auffallen und relativ schnell draußen sein? Hier, die Ex-Frau vom Dresden, der hat man ja heute auch gar nichts gesehen. Einfach wirklich überhaupt nichts. Die war überhaupt nicht anwesend, ne? Ja, hatte man das Gefühl, also. Ja, habe ich auch so gedacht. Ich habe die vielleicht in 2, 3 Zusammenschnitten gesehen, aber das, abgesehen davon war die überhaupt gar nicht präsent. So, und jetzt natürlich die Schlussfrage. Wer deiner Auffassung nach wird es schaffen? Wer wird König? Jochen Bendel oder Winfried, würde ich jetzt nach dem ersten Tag so mit Winfried Latzeder, also die haben halt wirklich mit Abstand den positivsten Eindruck auf mich hinterlassen. Winfried also, könnte der Sympathieträger werden und auch so die väterliche Eminenz da in der Gruppe. Genau, aber ich bin halt nicht sicher, weil er halt schon ein bisschen älter ist, ob das dann bei der jungen Voting-Gemeinde ankommt, weiß ich nicht. Da würde ich eher vermuten, dass dann Jochen Bendel mehr favorisiert wird. Ja. Also ich denke mal, einer von den beiden werden So, wobei also, es natürlich nach einem Tag natürlich erst sehr schwierig ist zu sagen. Okay, also, kann man ja noch erstmal noch so ja, tun. Kann man gar nicht. Auf jeden Fall sind wir alle beeindruckt von Larissa und reiben uns schon die Hände, was sie alles demnächst machen und sagen und anstellen wird. Auf jeden Fall, ich kann es kaum erwarten. Tobi, danke für deine Einschätzung. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ciao. Ja, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Keine Angst, ihr Lieben, die ihr das furchtbar findet. Wir quatschen euch jetzt nicht die Ohren in den nächsten 2 Wochen über den Dschungel zu. Keine Sorge. Vielleicht mal ab und zu so ein bisschen. Aber es muss alles im Rahmen bleiben. Hier ist Simone und die Simone ist 34. Guten Morgen, Simone. Guten Morgen. Simone, guten Morgen. Ja. Es geht um Folgendes, um meine beste Freundin. Wir kennen uns seit über 30 Jahren. Oh, eine Sandkastenfreundschaft. Ja, genau. Ja. Genau. Zwischenzeitlich haben wir uns dann nicht gesehen. Mhm. Und dann ab der 7. Klasse dann zufällig in die gleiche Klasse wiedergekommen. Mhm. Und es ist halt so, dass sie seit ungefähr 3-4 Jahren immer mehr trinkt. Und was mir halt unheimlich zu schaffen macht. Also es wird von Mal zu Mal mehr. Bist du der engste Mensch an ihr, bei ihr, um sie herum? Ja. Hat sie keinen Partner? Doch, sie hat einen Partner und sie hat auch 2 Kinder. Der Sohn ist mein Patenkind. Mhm. Aber so im näheren Umkreis, also richtige Freundschaften hatte sie jetzt gar nicht so wirklich. Mhm. Weil sie sich eigentlich auch immer mit den Leuten verscherzt hat nach ein paar Jahren. Ja, aber mit ihr nicht. Ihrer Art und Weise. Ihr habt eine gute Verbindung und eine gute Chemie miteinander. Seit 3-4 Jahren, erzähl mal ein bisschen, wie sich das so entwickelt hat. Ja, entwickelt hatte sich dann am Wochenende mal. Dann sie und ihr Mann eine Kiste Bier gekauft und dann wurde die halt getrunken. Da habe ich ja auch noch nichts weiter mir Gedanken gemacht. Ne? Und mittlerweile ist es aber auch so, dass wenn ich dann zum Beispiel morgens um 9:30 zu ihr fahre, um mit ihr einen Kaffee zu trinken, war es dann so, dass sie dann schon die erste Flasche Bier aufgemacht hat. Morgens um 9:30, das ist natürlich hochgradig. Ja. Sie hatte vor ein paar Jahren einen Autounfall und seitdem immer wieder Beschwerden mit dem Nacken, dem Rücken und nimmt als Ausrede halt, ja, ich trinke jetzt ein Bier, damit die Schmerztablette schneller wirkt. Mhm. Na, sie sucht mittlerweile ja schon die Ausreden dafür. Das heißt, sie ist der Meinung, sie ist keine Alkoholikerin, weil sie ja nur Bier trinkt. eine schöne Logik, ne? Ja. Das heißt aber, ihr redet schon offen darüber, du sprichst sie an. Also mittlerweile habe ich den Kontakt abgebrochen. Oh. Weil, und das ist halt auch mein Problem, also mein schlechtes Gewissen dabei. Weil es ist halt so gewesen, dass sich alles nur noch um sie drehen musste. Mhm. Und ihr geht es ja so schlecht, die Streitereien mit ihrem Mann, weil wenn die mittlerweile dann abends auch getrunken haben, es kam dann zu Streitereien, dass ich nachts um 2 dann Anrufe bekommen habe, bin dann hingefahren und habe das versucht, ein bisschen zu regeln. Und morgens schickte sie mir dann Bilder mit blauen Flecken und sie hatten sich dann wieder in die Flicken gehabt. Ist nun mal so, wenn beide trinken, dann kommen alte Geschichten wieder hoch. Diese Problematiken sind alle erst entstanden durch ihren Alkoholkonsum. Ja. Früher war das nicht so. Natürlich die ganz normalen Streitereien, die jedes Ehepaar hat, wie ich mit meinem Mann auch, natürlich. Aber seitdem die beiden nun trinken, ist es extremer geworden. Wie kam es? Gab es dann ein finales Ereignis, nachdem du gesagt hast, jetzt breche ich den Kontakt ab, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben? Ja, wie gesagt, also es drehte sich ja alles nur noch um sie. Ihr ging es so schlecht. Ich musste immer parat sein. Mhm. Wenn ich dann mal nicht sofort zurückgerufen habe, bekam ich gleich, ja, kümmerst dich ja toll um mich und hättest dich ja auch mal melden können und hin und her. Und ich habe wirklich schon alles versucht und wirklich nachts stundenlang mit ihr telefoniert und mir ihre Probleme, Sorgen angehört. Wie gesagt, vor fünf Wochen stellte sich bei mir raus, dass ich Schilddrüsenkrebs habe. Ich habe sie natürlich als beste Freundin sofort angerufen, habe ihr das gesagt und ihre einzigste Antwort war, das glaube ich dir nicht, ich weiß, was Krebs ist, das bildest du dir alles nur ein. Oh, und in dem Moment war ich so geschockt und du kamst vom Arzt und hast das ihr erzählt. Und dann natürlich. Und dann war die da auch schon. Freundin an. Und da war die schon betrunken, als sie das gesagt hat? Ich denke mal. Ja. Ich denke mal, weil der Pegel ist ja immer da. Hast du ihr da gesagt, du möchtest nichts mit ihr zu tun haben? Genau, in dem Moment, das ist einfach nur, das war dieser Druck. Ich habe schon öfter gesagt, ich muss diesen Kontakt abbrechen, weil andere Freundinnen gesagt haben, das macht dich ja mittlerweile schon psychisch fertig. Wie hat sie denn reagiert, als du gesagt hast, ich möchte keinen Kontakt mehr? Da hat sie gar nicht zugesagt. Ja, wenn du der Meinung bist, Wie gesagt, ich glaube dir das alles nicht und du bildest dir das alles nur ein und mir geht es dreckig und das versteht auch keiner. Und hat sie sich denn, nachdem du Schluss gemacht hast, nochmal bei dir gemeldet? Kurzfristig per SMS, weil wir haben immer gesagt, also egal in welcher Form wir uns mal streiten, wir lassen es nicht über die Kinder laufen. Mhm. Die Kinder stehen außen vor, nun stand ja auch Weihnachten vor der Tür und dann fragte sie, was ihr Patenkind gebrauchen kann und ich dementsprechend natürlich auch, was mein Kind, mein Patenkind sich wünscht und wir reden eigentlich nur noch über die Kinder. Achso, das heißt aber, es gab dann auch Gespräche wieder? Genau, aber es drehte sich wirklich nur um die Kinder. Bist du jetzt? Also sie hat auch nie versucht, irgendwie nochmal mit mir das Gespräch zu suchen. Sie hat auch keinen Mal nochmal gefragt, wie geht's dir inzwischen? Nein, gar nichts. Ist das jetzt so klar, dass du den Kontakt abgebrochen hast, weil sie Alkoholikerin ist? Oder glaubt sie, oder ist ihr das gar nicht so ganz klar? Ich glaube, das ist ihr nicht bewusst. Weil sie hat so viele Menschen über die Jahre verloren, die, denke ich mal, auch mit ihrem Konsum, also sie ist ja auch wesensverändert. Sie ist nicht mehr so, wie sie mal war. Ich kann das gut verstehen, dass du den Kontakt abbrichst, Simone. Das finde ich völlig legitim. Aber ich finde, das musst du ihr klar ins Gesicht nochmal sagen oder zumindest wie auch immer klar rüberbringen, was die Ursache ist, der Hauptgrund ist. Das interessiert sie nicht. Ist egal. Das haben wir schon mal gehabt und da habe ich ihr das alles auch mal gesagt. Ich sage, ich kann das mir nicht mehr mit ansehen, dass du so viel trinkst und mit euren Streitereien, ihr müsst an die Kinder denken. Und ich habe ihr auch gesagt, du weißt, dass ich für dich da bin. Egal in welcher Form, ob du eine Therapie machen möchtest, ob du dich von erstmal Abstand von deinem Mann möchtest. Und ihre Antwort ist dann nur, ich schaffe das schon alleine, ich brauche keine Hilfe. Ich muss da jetzt durch. Was ist jetzt dein schlechtes Gewissen? Mein schlechtes Gewissen ist, ob es das Richtige war, sie jetzt einfach so hängen zu lassen. Finde ich ja. Weil sie hat ja jetzt wirklich keinen mehr. Ich habe ja über die Jahre gesehen, wer sich dann nicht mehr gemeldet hat. Ja, finde ich ja. Man muss gerade auch Alkoholikern gegenüber eine Grenze ziehen. Deswegen, aber ich finde eben wichtig, dass man das einmal so klar gesagt hat, ich distanziere mich von dir genau aus diesem und jenem Grunde. Und ich bin bereit, wieder die Freundschaft aufzunehmen, wenn du in eine Therapie gegangen bist und trocken bist, dann bin ich wieder für dich da. Ja, in der Art habe ich ihr das ja geschrieben. Gut. Und dann meinte sie, also ich brauche keine Therapie, wer eine Therapie braucht, bist wohl du. Ich weiß nicht, inwiefern sie betrunken war in dem Moment, aber für mich ist das jedenfalls keine Ausrede. Nein, es ist ja erst ein bisschen schwierig, dass ihr durch diese Kinder noch, durch die Kinder verbunden seid, richtig, durch die Patenkinder, aber gut, das kann man ja sachlich managen. Ich finde, dass du kein schlechtes Gewissen haben brauchst. Ich glaube, dass ich mich, ich bin auch sicher, ich glaube es nicht, dass ich mich an deiner Stelle ganz genauso verhalten hätte. Irgendwann geht es einfach nicht. Richtig, und meine anderen Freundinnen, die haben halt auch gesehen, wie ich drunter gelitten habe. Ja. Weil ich habe mir ja Vorwürfe gemacht. Ich habe immer gedacht, wenn sie ihre schlechte Launen an mir loslässt, genau. Sie sagte ja auch, du bist nie für mich da und wenn ich das überlege. Und dann haben mir aber meine Freundinnen erstmal aufgezählt, was ich alles für sie getan habe. Mhm. In welche Gefahren ich mich auch teilweise gegeben habe wegen ihr. Und aber trotzdem, man liegt halt abends im Bett und denkt drüber nach. Klar, vor allen Dingen, wenn das so eine langjährige Freundschaft ist, wirft man das nicht so schnell weg. Aber du hast mich gefragt, also ich hätte es genauso gemacht und ich finde das legitim. Und wollen wir gemeinsam hoffen, dass sie wach wird und dass sie etwas unternimmt. Und dann, so habe ich dich ja verstanden, würdest du den Freundschaftsfaden auch wieder aufgreifen. Und das wieder, richtig. Ja, so ist es doch eine gute Einstellung. Das finde ich völlig. Aber ich habe jetzt gesagt, oder meine anderen Freundinnen haben auch gesagt, ich muss jetzt erstmal an mich und meine Familie denken. Mhm. Natürlich an deine Erkrankung, dass du... Richtig, weil jetzt noch einiges ansteht und... Genau, da kommt eine ganze Menge auf dich zu, an Behandlungen. Richtig. Und da wünsche ich dir natürlich alles Gute, dass man das in den Griff bekommt und dass du auch wieder gesund wirst und für deine Familie da sein kannst. Ja, danke schön. Liebe Simone, alles Gute wünsche ich. Gut, danke schön. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, 1.34 Uhr haben wir. Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema schmutzig. Ich möchte gerne mit euch sprechen über schmutzige Berufe, über schmutzige Geschäfte, über schmutzigen Sex. Ich möchte gerne mit euch über und mit Messis reden und gerne auch über Schmutz als Fetisch. Großes Thema. Ich bin gespannt, was ihr mir alles erzählen werdet zum Thema schmutzig in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt per Mail euch schon mal anmelden, domian@wdr.de oder gerne anrufen nächste Woche Mittwoch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Könnt ihr gerne ab 0 Uhr anrufen oder dann auch während der Sendung. Schmutzig nächste Woche und ganz sauber geht's jetzt weiter hier, nämlich mit Ute. Und Ute ist 49. Guten Morgen, Ute. Guten Morgen. Hallo Ute, um was Hallo. Geht's? Mir geht's nicht gerade gut. Oh je, und was ist los? Ja, ich habe mich bei KaufmichCom angemeldet und mein Freund hat das rausbekommen. Wo hast du dich angemeldet? Bei KaufmichCom. Bei KaufmichCom? Ja. Erklär uns Deppen, die wir das nicht wissen, was das ist. Das ist eine Plattform, wo sich eine Frau anmeldet für Geld. Mm. Ja, das ist so groß. Ja, ich weiß, ich fühle mich mies und also, ich weiß halt einfach nicht weiter. Also du willst dich prostituieren? Nein, ich habe mich prostituiert. Du hast dich schon prostituiert? Ja. Und du bist in einer Beziehung? Ich war in einer Beziehung. Und deshalb hat dein Freund... Mein Freund hat mich als Schluss gemacht, genau. Genau deshalb. Ja. Wie lange warst du in der Beziehung? Ich war fast 2 Jahre in einer Beziehung. Und wie lange bist du jetzt in dieser Plattform? Ich war vom 15.12. bis vor einer Woche war ich in dieser Plattform. Und wie viel Mal hast du Männerkontakt gehabt? Real? Ich habe dreimal Männerkontakt gehabt. Dreimal? Ja. Hast du das gemacht, ohne das mit deinem Partner abzusprechen? Ja, habe ich leider. Ja, aber wie kann man denn so dumm sein? Ja, ich weiß. Mensch. Ich habe das für Geld gemacht, weil ich tierische Geldprobleme hatte. Statt mit ihm darüber zu reden, ja, habe ich diese Dummheit begangen. Wie hat er das denn dann rausbekommen? Ja, das ist ja meine große Sache, die ich überhaupt habe. Und zwar muss er sich ja da angemeldet haben. Das habe ich gerade natürlich auch sofort überlegt. Er muss sich ja da angemeldet haben und dich da gesehen haben. Er hat mich nicht gesehen. Er hat, es gibt ja, ich bin ja ohne Bild drin gewesen. Ach so. Ja, und er hat sich wohl, hat er mir nachher rein erzählt, dass er sich dort angemeldet hat und ich habe ihm ein Foto geschickt von mir. Ach, er hatte mit dir Kontakt auf dieser Plattform, ohne zu wissen, dass du es bist? Ja. Das ist ja irre. Wie viele Frauen sind denn auf dieser Plattform? Sehr viele. Ja, wie ist denn das möglich? Dass er genau dann dich, obwohl du nicht mit Bild und... Ja, ganz genau. Das ist ja fast wie ein Sechser im Lotto. Ja, leider. Oder vielleicht nicht genauso, ja, aber... Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich fühle mich total mies. Kann man ja fast gar nicht glauben, dass das so ein Zufall ist. Ja. So, und das Größte, was er mir dann gesagt hat... Nachdem das passiert ist, er hat mir das ja schwarz auf weiß in meinen Briefkasten gesteckt. Ja, weil ist er ja genauso, hat er genauso Schuld wie du. Denn er wollte offensichtlich fremd gehen. Ja. Und hat eine Frau angeschrieben, von der er nicht wusste, dass du es bist. Ja, ganz genau. Also habt ihr beide Dreck am Stecken. Ja. Und hinterherein hat er mir noch gesagt, er hat mich ein ganzes Jahr kontrolliert. Er hat dich ein ganzes Jahr kontrolliert? Ja. Ja, ich war auf Seiten halt drinnen. Es gibt ja Suche, Biete. Also hat ihr das wahrscheinlich... Da gibt es eine Seite, die heißt Suche, Biete. Ja. So, dann habe ich da halt ein Pärchen und eine einzelne Frau gesucht. Weil wir beide sind ja in den Zwingerclub gegangen. Weißt du, was ich gerade überlege? Der wird das rausgekriegt haben, dass du bist. Das war kein Zufall. Der hat das über die Spionage rausbekommen und hat dich dann da einfach mal angeschrieben. Ja, so. Ganz genau. So war es ja auch. So wird das gewesen sein, ja. Ja. Ja, jedenfalls habe ich dann auf Suche Biete, gibt's, wie gesagt, es gibt auch so eine Plattform, mhm, und da habe ich halt nach einem Pärchen gesucht. Mhm. Weil wir sind früher in den Swingerclub gegangen, beide, mhm, und er hat halt immer gerne zugeschaut, wie andere Männer mich dann halt, geglückt haben. Ja, wir verstehen schon. Ja? Ja. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich mich da halt so ausdrücken soll. Ja, aber jedenfalls möchte ich ihn gerne wieder zurückgewinnen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich sein Vertrauen wieder zurückerlangen kann. Bist du denn jetzt nach deiner, das war ja ein kurzer Ausflug, ne? Es war ein sehr kurzer Ausflug, In die Hurerei. Drei Freier ist ja noch nicht so die Masse. Ja, aber er hat mir erzählt, hätte er es nicht rausbekommen, hätte ich weitergemacht. Wie war denn das überhaupt mit den Dreien? Ja, beschissen. Warum? Ich habe das über mich ergehen lassen. Mhm. Wie alt war? Ich habe nur das Geld gesehen. Ja, gut. Also mir hat die Sache dann nicht Spaß gemacht, sage ich ganz ehrlich. Wie alt waren die denn? Ja, mag so 40, 45 gewesen sein. Ja, und wo hast du dich mit denen getroffen? Bei mir zu Hause. Bist du wahnsinnig? Ja, ich weiß. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, ja, ich weiß, dass das der Wahnsinn ist. Und er stand vor der Tür, hat gesehen, wie der eine Typ bei mir reingegangen ist. Und das hat ihn wirklich das Herz gebrochen. Was hast du denn dann pro Arbeitsauftritt bekommen? Ja, ich habe einmal zweimal 80 Euro bekommen und einmal 50. Ist auch nicht so doll. Na, ich weiß. Was sind das für große finanzielle Schwierigkeiten, dass du in dieses Gebiet gedriftet bist? Ich habe mit meinem Partner darüber zu reden, dass ich Geldprobleme habe. Ja. Ja, habe ich das halt gemacht. Ja, aber warum hast du Geldprobleme? Ich habe erst unten im selben Haus und im Erdgeschoss gewohnt und bin dann halt nach anderthalb Jahren nach oben gezogen. Ja. So, dann habe ich eine Nachzahlung bekommen von meinen Nebenkosten, ja, weil ich verdiene nicht viel. Ich verdiene, was bekomme ich netto raus? Sind 1000 Euro und soll 800 Euro nachzahlen. So ungefähr 500, 800 Euro waren es. Okay, es geht um diese Summe, um 800, sagen wir mal, ja, 800 Euro. Ja, ganz genau. Und mein Vermieter hat sich bis jetzt immer quergestellt. Also ich soll einen Kredit aufnehmen und fliege ich aus der Wohnung. Ja, aber dann blieb mir keine Ansicht. Ja, dann habe ich im Internet geguckt, wo man halt Geld verdienen kann als Frau. Jobbst du denn irgendwie anders auch noch? Nein. Warum nicht? Ich arbeite in drei Schichten. Wie in drei Schichten? Ja, ich arbeite im Seniorenzentrum in Kremlingen. Ach so, ja, also doch, hast du einen Job noch? Ich habe einen Job, genau. Ja, Mensch, Ute, da muss es doch, wenn du einen Job hast, dann kann man doch so peu à peu 800 Euro abkleckern. Da muss man doch nicht sowas machen, was du da gemacht hast. Ja, ich habe ja meinen Vermieter am Telefon darüber gesprochen. Ich habe ihm ja einen Brief geschrieben, der Ratenzahlung. Das hat er erstmal grundsätzlich abgelehnt. Und jetzt hat er doch eingelenkt. So. Also, die Sache mit... Ja, wo das halt schon zu spät war. Ja, so, die Sache mit der Prostitution ist jetzt vom Tisch. Die ist vom Tisch. Definitiv? Ja, definitiv. Wie lange übrigens, du hast gerade gesagt 50, 80 Euro, ne? Ja. Wie lange hast du dich denn dann beschäftigt mit den Knaben? Ja, eine Stunde. Eine Stunde? Ja. Das normale Programm? Ja. Mit Gummi? Mit Gummi. Ehrlich? Ja. Sehr gut. So, jetzt willst du deinen Freund wieder haben. Ja. Was sagt er denn? Er braucht zurzeit das alles zu verkraften. Ist ja auch noch ganz frisch alles. Ja. Aber wenn er sagt, ich brauche die Zeit, ein bisschen Zeit, das zu verkraften, klingt das doch schon mal ganz gut. Ja, er sagt nicht nein. Er hätte auch sagen können, komm, bleib mir vom Hals, ich will dich nie wieder sehen. Das hätte er auch sagen können. Ja. Sagt er. Zum Beispiel, wir sind beide bei Yappi angemeldet. Ist auch eine Internetplattform. So eine Chatform ist das. Ja, okay. Sind wir beide angemeldet. Er hat mich natürlich rausgeschmissen aus diesem Grund, weil er natürlich stinksauer auf mich war, verstehe ich auch. Ich kann mich auch in seine Lage reinversetzen. So, jetzt könntest du ja sagen, okay, du hast ja gesagt, ich möchte dich wieder haben, das weiß er, ne? Das hast du ihm gesagt. Ja, das habe ich ihm gesagt. So, da hat er gesagt, wie sehr mir das alles leid tut. Und du hast gesagt, wie sehr dir das leid tut. Hast du ihn auch gefragt, was du tun kannst, damit das Vertrauen wieder aufgebaut wird? Ja, ich habe ihn ja gefragt, was ich tun kann. Er hat darauf geantwortet, er braucht Zeit und Abstand von mir. Über wie viel Zeit reden wir denn da? Ja. Weißt du das? Das hat er mir natürlich nicht gesagt. Wie ist denn euer Kontakt im Moment? Funkstille. Ganz Funkstille? Ganz Funkstille. Wo wohnt er weit weg von dir? Er wohnt 20 Minuten Autofahrt von mir. Na gut, das ist nicht so weit. Nein. Wann habt ihr das letzte Mal Kontakt gehabt? Das war diese Woche Montag, hat er meine Sachen gebracht. Und da hat er gesagt, ich brauche Zeit. Ja. Ute, du bist eine 49-jährige Frau. Du hast jetzt du hast ganz schön Mist gebaut jetzt. Ja. Na, jetzt musst du das ausbaden. Ja, das stimmt. Ich rate dir dringend, seinen Wunsch zu respektieren, dass er sagt, ich brauche Zeit. Belaber ihn nicht, klammer dich nicht an ihm fest, sondern lass den erstmal in Ruhe. Ja. Lass den mal 4, 5, 6 Wochen in Ruhe. Du kannst vielleicht nach sechs Wochen, dann kannst du ja mal eine SMS schreiben, ob man sich vielleicht mal treffen könnte oder so. Aber ganz freundlich. Das Allerbeste wäre, wenn er so nach 1, 2 Monaten von sich aus initiativ wäre und zurückkäme. Das wäre super. Ja, jetzt habe ich mal eine andere Frage an dich, Domian. Bitte. Und vor allen Dingen, wir sind ja beide bei Facebook befreundet. Ja. Er hat mich aber aus dieser Facebook-Liste nicht rausgeschmissen. Ich bin noch in seiner Freundesliste drin. Ja, ist doch ganz... Ich sehe ihn jeden Tag, wie er online ist. Ja. Ich will ihn auch nicht anschreiben. Nein, mach gar nichts. Du kannst gucken, aber du kannst sonst nichts tun. Gar nichts. Ja. Halt dich komplett zurück. Ja. Das ist mein Tipp. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass sich die Sache wieder einrenkt und dass du nicht mehr so einen Unsinn machst demnächst. Nee, ich bin da komplett geheilt von, ja. Sag ich ganz offen ehrlich. Das hoffe ich auch, liebe Ute. Also ja. Ich drücke dir die Daumen, dass sich das wieder einrenkt und dass irgendwann Gras über die Sache wächst. Ja, das hoffe ich auch. Und du hältst die Füße still, ne? Ich halte die Füße still. Sehr gut. Alles Gute, toi toi toi. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. Die Ute. Mann, oh Mann, für dreimal. Wen haben wir jetzt hier? Renate. Renate ist 55. Guten Morgen, Renate. Guten Morgen, Dominan. Liebe Renate, guten Morgen. Dominan, ich habe jetzt ein Thema Tod und der beschäftigt mich. Mein Mann ist voriges Jahr im Februar verstorben. Es wird jetzt dann ein Jahr. Ja. Er hatte Krebs im Hals, Mundbodenkrebs. Und er hat 3 Jahre gekämpft. 80 Bestrahlungen, 26 Chemo. Mhm. Dazwischen kam der Herzinfarkt. Mhm. Und er hatte keine Metastasen. Und in einer Nacht am 6. Februar geschah das Furchtbare. Der Tumor hatte eine große Ader im Hals durchwandert und ist zu Hause verblutet. Ich lag neben ihm am Bett, er hat mich noch geweckt und hat schon die Backen voll gehabt mit Blut. Ich habe ihm ein Gefäß hingehalten und dann habe ich sofort meinen Sohn geholt, der bei uns in der Zeit geschlafen hat, der Simon. Und er hat es dann mit seinem Vater alles in Ruhe gemacht. Ich saß neben dort im anderen Zimmer. Ich konnte keinen Einsatz leisten, weil meine Mama verstorben ist. Da war ich 15 vor meinen Augen. Ja. Und es war für mich, wie wenn ich wieder bei meiner Mama sitzen würde. Verstehe. Ich konnte meinem Mann nicht helfen und habe mein Kind, 28, einfach alleine gelassen. Und das Kind hat geschrien, Mama, Mama, bitte, bitte verabschiede dich vom Papa. Mhm. Papa, Papa stirbt doch jetzt nicht, aber es hat nichts mehr geholfen. Es ist das Blut von den Ohren, von den Nasen, vom Mund. Er hatte einen Blutsturz. Bei uns hat es im Schlafzimmer ausgeschaut wie in einem Schlachtfeld. Mhm. Und das Kind hat es alles alleine gemacht, bis Rettung kam. Mhm. Aber Renate, du sagst... Nein, lass mir was erwidern. Ja. Du hast das ja gerade sehr, sehr schlüssig erklärt. Du bist in eine Schocksituation gekommen. Ja. Dein schwerstkranker Mann liegt neben dir im Bett und das Blut kommt aus dem Mund. Ja, überall. Überall so. Und es ist alles in dir wieder aufgewacht, was du früher als Kind mit deiner Mutter erlebt hast. Ja. So, jetzt sprichst du immer von deinem Sohn, das Kind. Das Kind ist aber ein erwachsener Mann von fast 30 Jahren. Ja. Das ist doch eine, sieh es doch einfach als gute Fügung an, dass der Sohn da war. Dass der Sohn das leisten konnte und dass der Sohn beim Papa war, als er verstorben ist. Er verstorben ist schon nicht. Wir hatten ihn dann noch 2 Tage auf Intensiv, aber es gab keine Rettung mehr. Es ist einfach nur so, dass... Welche Vorwürfe machst du dir denn? Ich mache mir dir Vorwürfe, dass ich den Simon allein gelassen habe. Ja, er erzählt mir immer und immer wieder, wie das mein Papa war und dass er... Der Papa wollte noch ins Bad und das hat er nicht mehr geschafft. Dann ist er zusammengebrochen, also ohnmächtig geworden. Mhm. Und er hat dann das ganze Blut, der Tumor, der hat sich aufgelöst. Und es waren lauter schleimige, rote Fäden. Mhm. Sagte Mama, und dann habe ich das runtergetan und mein Papa. Ja, ich muss dich mal immer ein bisschen unterbrechen, Renate, sonst kommen wir gar nicht weiter. Wo hast du dich denn während dein Sohn damit beschäftigt war mit dem Vater, wo hast du dich aufgehalten? Im anderen Zimmer. War die Tür zu? Alle Türen waren auf. Konntest du schon mal so rüber gucken? Das habe ich nicht gemacht. Hast du dich nicht getraut? Ich bin nur kurz hin und sage, Schatz, mach's gut, wir sehen uns bald wieder. Ich konnte mehr und mehr konnte nicht, es ging nicht. Hat er das noch mitbekommen? Nein. Er war schon weg, er war besinnungslos. Bewusstlos. Ja, er hatte zwar die Augen auf und es war noch ein Lächeln auf seinem Mund. Hast du deinem Sohn das denn so erklärt, was da in dir vorgegangen ist? Ja, ich habe gesagt, bitte Simon, verzeih mir das, ich konnte nicht. Ja, ich konnte nicht. Hat der Sohn, der Simon, das dir verziehen? Ja, das hat er mir schon verziehen. Na, siehst du. Aber siehst er kommt du? Damit mit dieser Situation nicht ganz klar. Mit welcher? Das ja, dass das mit dem Papa alles so passiert ist. Das ist ja auch... Das viele Blut in unser Schlafzimmer. Renate, das ist doch völlig klar. Ja. Wenn man so etwas Schlimmes... Ja, es war ganz furchtbar. Es muss ja ganz furchtbar sein, wenn man als Sohn das sieht, wie der Vater vollkommen verblutet und das alles aus dem Mund rauskommt, dass man da mehr als geschockt verzweifelt ist. Das ist doch völlig klar. Aber es geht ja jetzt um deinen Gewissenskonflikt, dass du sagst, ich habe meinen Mann im Stich gelassen. Ich finde, das ist nicht der Fall. Nein, das habe ich nicht gemacht. Nein. Ich bin, Dominant, ich bin mit mir schon im Reinen. Was ich noch nicht kann, ich habe eine ganz liebe Freundin und wir uns immer gegenseitig geholfen haben. Bei der schlafe ich. Ich kann also, das schaffe ich nicht, dass ich in der Nacht zu Hause bleibe. Ach, seitdem, seit einem Jahr schläfst du nicht zu Hause? Ja. Habt ihr denn das Zimmer ein bisschen frisch gemacht und renoviert? Ja, das ist schon, das ist wieder alles in Ordnung und ist sauber und ist, aber es geht nicht. Also weil du immer das vor Augen hast, was da passiert ist? Ja, es geht nicht. Gehst du denn tagsüber in die Wohnung? Ja. Gehst du tagsüber auch in das Schlafzimmer? Ja. Das geht schon? Das geht schon. Die erste Zeit habe ich ihn liegen sehen am Boden, das ist vorbei. Mhm. Das ist also vorbei. Ich glaube, Renate, dass man irgendwann sich dem aussetzen muss. Ja. Wenn du, das ist jetzt, finde ich, schon sehr lange, dass du da nicht hingegangen bist. Man kann das ja mit einigen, also die größte Aktion wäre, dass du an dir eine neue Wohnung suchst. Ja, ich habe ein Haus. Gut, dann geht das nicht. Das ist ja in der Regel so. Aber wenn ihr ein Haus habt, sind da ja auch wahrscheinlich noch mehr Zimmer. Wie viele Zimmer sind? So. Dann könntest du doch einfach umbauen. Also umstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Dass das Schlafzimmer aus dem Zimmer rauskommt, wo das passiert ist, und dass du in einem anderen Zimmer, vielleicht das Kinderzimmer von früher, ich weiß nicht, irgendein Raum wird es schon sein, und du diesen Raum in einer anderen Weise nutzt. So kannst du wieder eine Normalität auch zu deinem Haus und deiner Wohnung finden. Ich finde es keine gute Lösung, wenn du jede Nacht zur Freundin gehst. Ja, das denke ich mir. Das kann man vielleicht am Anfang mal eine Weile machen, aber ein Jahr ist zu lang. Wenn das muss ja gar nicht mit viel großen Kosten verbunden sein. Ein bisschen neue Farbe, ein bisschen Teppichboden oder weiß ich was. Ja. Und wechseln, damit das alles nicht mehr so aussieht wie früher. Ja. Aber Dominan, es ist doch eigenartig, was jetzt mir passiert ist vor 40 Jahren mit meiner Mama. Passiert es meinem Sohn mit seinem Vater. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Ja. Das war für mich ein Trauma, aber ich komme mit dem schon klar. Mhm. Ich kann das verarbeiten, ich brauche viel Ruhe um mich rum. Aber wie gesagt, es ist einfach noch die Hürde wieder nach Hause. Mhm. Und dass der Simon mit dem im Laufe der Zeit auch klarkommt. Und er sagt, Mama, es war gut, dass ich bei Papa war. Mhm. Also sieht er das ja schon mal auch, er sieht auch, dass er was Gutes darin sieht, dass er dabei war. Und dass er so sich verabschieden konnte, wenn es auch schlimm alles war. Ja. Also Renate, ich rate dir, diese Geschichte da in dem Haus umzubauen und neu zu gestalten. Das dein Ziel sein muss, in den nächsten 2 Monaten auf jeden Fall wieder dann ins Haus zu gehen und doch zu schlafen. Ja. Und ich bin sicher, das wirst du schaffen und dann kommt auch wieder eine gewisse Normalität rein. Ja. Ich höre. Mal schaffen. Ja. Dominant. Ja. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich habe aber, was ich gerade sagen wollte, ich merke, dass du so aufgebracht bist. Mir wäre ganz wohl, wenn wir dich nochmal anrufen. Das heißt, die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich auch nochmal an. Heute Abend noch oder heute früh? Sehr gerne, wenn du möchtest, jetzt gleich. Ja, ist schon in Ordnung. Gut, dann machen wir das. Und dann legst du bitte alles auf. Alles klar, Dominik. Und alles Gute. Danke, für dich auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ich wollte jetzt in Anbetracht der ernsten Situation die Renate nicht verbessern, aber das ist lustig, dass es wirklich immer wieder Leute gibt, die mich so nennen, wie sie es gerade gemacht hat. Aber ist auch wurscht. Wir wussten ja, wer gemeint war. Simone 48, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen, Simone. Freut mich, mit dir zu sprechen. Du sagst es richtig, das freut mich. Simone, um was geht's bei dir? Ich wollte dir erzählen, dass ich sicher bin, dass ich schon öfters tote Menschen gesehen habe. Wie kann man da sicher sein? Ich muss dir erzählen, das geschah mir eigentlich schon mit so 18, 19. Ich bin dann am Abend weggegangen. Das ist nur immer geschehen, wenn es dunkel war. Mhm. Und dann bin ich später abends oder morgens 3, 4 Uhr nach Hause gekommen. Mhm. Und dann habe ich auf Distanz, etliche Male eine Gruppe Leute gesehen am Straßenrand. Und jedes Mal, wenn ich nahe gekommen bin, waren die weg. Gleich eine ganze Gruppe? Öfters eine Gruppe, manchmal auch Einzelpersonen. Da waren Hunde dabei. Also das ist auch geschehen, ich habe jemanden mit dem Hund spazieren gehen sehen. Und sobald ich an diesem Ort war, war niemand da. Kennst du denn das Buch oder die Verfilmung Sartre, das Spiel ist aus? Nee, kenne ich nicht. Ja, da wird das auch so geschildert, dass die Toten so durch die Gegend gehen. Wenn du dann auf die zugehst, wie kann ich mir das vorstellen, dass die dann weg sind? Beschreib das mal. Also ich war immer im Auto unterwegs und ich bin an diese Stelle gekommen. Ich habe die von Weitem gesehen. Manchmal hatte ich auch Angst, dass die Kinder irgendwie auf die Straße rausrennen. Und dann komme ich an diesen Ort und keine Menschenseele ist dort. So, das würde ich profan sagen, die sind weggegangen in Seitenstraßen. Nee, weil die sind in die Richtung gelaufen, die ich gefahren bin. Mhm. Also eigentlich mir entgegengelaufen. Warum gehst du davon aus, dass das Tote sind? Muss ich dir erzählen. Dann kam mir das ganz komisch vor, weil das so oft geschehen war. Da erzählte ich das meiner Schwester und dann sagte sie, glaubst du nicht, dass diese Menschen gar nicht mehr leben? Sagte die Schwester. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir das überlegt und irgendwie habe ich dann gedacht, das ist ja möglich, dass das so ist. Und dann tatsächlich geschah das während 2 bis 3 Jahren nicht mehr. Mhm. Nachdem du diese Idee hattest, ist es nicht mehr zunächst passiert. Ist es nicht mehr vorgekommen. Ja, ja. Und dann nach 2 bis 3 Jahren geschah das wieder. Und dann habe ich gedacht, das muss irgendwie sein, weil ich meine, das ist ja nicht ein Hirngespinst von mir. Also es ist immer nachts. Es ist immer draußen. Immer draußen. Und in welcher Entfernung bist du, wo du sie noch sehen kannst? Ich denke so circa 500 Meter. Ja, das ist viel. 500 Meter, bis man dann dahin gelangt ist, können doch wirklich sich Menschen irgendwie woanders hin. Ja, aber die können sich ja nicht in Luft auflösen. Das ist ja das Komische. Ich fahre ja im Auto. 500 Meter und du siehst sie. Wie nah bist du dran, bis sie weg sind? 50. Mhm. Und ist 50 oder 30 Meter und dann sind sie weg. Ist es denn jetzt hauptsächlich immer, wenn du Auto fährst? Ja. Nie, wenn du zu Fuß unterwegs bist? Ich bin nachts nicht zu Fuß unterwegs. Und du siehst auch schon mal nicht sowas, wenn du bei dir nachts aus dem Fenster guckst? Irgendwelche Menschen, die sich dann... Ja, das mache ich eigentlich selten, muss ich sagen. Aber das Komische ist, dass die verschwunden sind. Und dann muss ich dir erzählen, dass meine Schwester hatte einen Geist zu Hause. Mhm. Zufälligerweise war das jetzt meine Schwester. Mhm. Die hat mir erzählt, dass sie in der Wohnung, wo sie damals gewohnt hat, regelmäßig auf dem Klo hat jemand das Klo, also das war morgens, mittags, abends, nachts, hat jemand das Klopapier abgezogen und dann auf diesem Silberding, wo das Papier festgemacht ist, waren immer Fingerabdrücke nachher. Da war irgendein Penner drauf. Nee, aber Fingerabdrücke von einem Kind. Ach du lieber Gott, es wird ja immer schlimmer. Aber dann seid ihr so eine richtige Geisterbeschwörungsfamilie. Eigentlich nicht. Macht ihr das? Ich muss sagen, ich hab selber auch Erfahrungen gemacht und ich habe eigentlich Angst. Ich wollte gerade sagen, hast du Angst, wenn du dir das vorstellst? Ich habe Angst, ja. Es müssen ja keine Toten sein. Es kann ja auch irgendwie eine Halluzination deinerseits sein. Nein, das glaube ich nicht. Weil sie hat mir das erzählt, dass das schon lange so ist und sie weiß, dass ich eigentlich Angst habe von dem. Und dann ist sie in Urlaub gefahren und ihr hat das nichts gemacht. Sie hat gesagt, das stört mich nicht. Man hat dann auch gesehen, dass viel weniger Papier auf der Klorolle war. Nee, ich rede jetzt gerade noch von den Leuten, die du siehst. Was meinst du, was Menschen alles sehen, was wirklich nicht real da ist, das passiert alles in deren Köpfen. Ja, das können wir jetzt kann ich mir nicht vorstellen. Simone, jetzt würde ich gerne mit dir noch weiterreden. Geht leider nicht, weil die Sendung vorbei ist. Aber dennoch gut, dass du noch durchgekommen bist und uns das hast erzählen können. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Dir auch. Danke. Dankeschön. In der Technik heute Nacht Andreas Fulford. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Tschüss.